böse Autofahrer bogen falsch rum ein in eine Einbahnstraße, danach waren's nur noch 9. 9 böse Autofahrer haben sich gedacht, wir wechseln nur mal schnell die Spur, da waren's nur noch 8. 8 böse Autofahrer haben's übertrieben, nach einer regennassen Kurve waren's nur noch 7. 7 böse Autofahrer küssten hinterm Steuer, der 7. büßt den Sexualtrieb nun im Höllenfeuer. 6 böse Autofahrer probten ihre Kraft, beim Überholen eines Busses 5er haben's geschafft. 5 böse Autofahrer tranken gerne Bier, den Weg nach Hause von der Kneipe schafften nur noch 4. 4 böse Autofahrer rasten wie die Lümmel, der 4. war am schnellsten, dafür kam er in den Himmel. 3 böse Autofahrer haben sich geschnitten und nach dem Überholvorgang vermissten sie den 3. 2 böse Autofahrer sahen Frauen Beine, zum Bremsen am Bahnübergang kam schließlich nur der 1. 1 böser Autofahrer, der fuhr an bei Rot, und endlich ist der letzte böse Autofahrer tot.